Kundgabe 4369. Empfangen durch Bertha Dodder am 9. und 10.07.1948. Neue Erde. Schöpfungen. Paradies. Die neue Erde wird wieder gestaltet sein, der unendlichen Liebe Gottes und seiner unübertrefflichen Weisheit entsprechend. Alle Schöpfungen sind wieder Träger des Geistigen, das seinen unterbrochenen Entwicklungsgang nun fortsetzen und auch zu schnellster Beendigung bringen kann. Denn die Materie ist von weniger langer Lebensdauer, das heißt, sie steht gleichfalls in dauernder Veränderung. Das Werden und Vergehen wechselt in kürzerer Zeit. Und sonach kann das Geistige sehr schnell die Form verlassen und die nächste Form beziehen. Und wieder ist die Aufgabe jeden einzelnen Schöpfungswerkes, der Erhaltung anderer Schöpfungen zu dienen. Die Menschen der neuen Erde werden in übergroßem Liebewillen unentwegt tätig sein und somit auch alle Schöpfungswerke benötigen, so dass diese ihre dienende Aufgabe voll und ganz erfüllen können. Zudem wird auch die Materie an sich keine große Widerstandsfähigkeit besitzen, ausgenommen die harte Materie der Grundschöpfung, die, da sie das gottwidersetzliche Geistige in sich birgt, das zur Neubannung verurteilt wurde, eine fast unzerstörbare Masse ist, die wieder endlose Zeit zur Auflösung benötigte. Wenn nicht Gott in seiner großen Barmherzigkeit die Freiwerdung beschleunigte, nach weisem Plan für das zu erlösende Geistige. Auf der neuen Erde kann die Verformung des Geistigen schneller gehen, weil die Menschen schon in einem Reifegrad stehen, dass sich auch das noch gebundene Geistige in Tier- und Pflanzenwelt ihnen freiwillig unterwirft. Es spürt die Liebe der Menschen und gibt daher viel leichter den Widerstand auf. Es dient ihnen, wenn auch im Mussgesetz, dennoch freiwillig und schreitet deshalb ebenfalls rascher zur Höhe. Und so ist die Materie auf der neuen Erde auch schneller vergänglich. Das heißt, das Werden und Vergehen von immer neuen Schöpfungen ist rasch aufeinanderfolgend. Daher aber auch alle Schöpfungen besonders reizvoll anzusehen. Und sie beglücken die Menschen in ihrer Vielseitigkeit und das Auge erfreuenden Formen. Wer die alte Erde noch bewohnt hat, also am Tage des Gerichtes zu den Entrückten gehört, der kann nicht genugsam staunen über die Abwechslung und die Herrlichkeiten der neuen Erde. Und es ist für ihn ein wahres Paradies, weil nur gute Kräfte am Werk sind und jegliche Beeinflussung durch Gott abgewandte Kräfte unmöglich ist. Diese Menschen werden am besten die Wunder Gottes ermessen können und würdigen, denn sie haben die alte Erde mit allem Guten und Schlechten noch in Erinnerung. Die folgenden Generationen werden nur hören von der alten Erde und, je weiter die Zeit vorrückt, desto selbstverständlicher die Schöpfungen der neuen Erde betrachten. Und also flaut dann auch die Liebe zu Gott ab, wenngleich eine lange Zeit vergeht, wo die neue Erde noch ein Paradies genannt werden kann, wo Liebe unter den Menschen wohnt und Gott selbst unter den Seinen weilt. Diese Zeit zu erleben ist wahrlich auch das schwerste Erdenleben wert. Denn Gott selbst hat den Menschen eine Begrenzung gesetzt. Er wird seinen Stamm sich zugewandt erhalten und bis zum Ende dieser Erde getreulich führen, durch Leid und Not hindurch. Und er wird die Zeit verkürzen, auf dass die Seinen selig werden. Doch alles wird vergessen werden von den Bewohnern der neuen Erde. Denn die Seligkeit wiegt die Trübsalszeit ums Tausendfache auf. Und immer wieder muss daher den Menschen die Mahnung zugerufen werden, haltet aus und bleibet Gott treu. Er wird es euch lohnen ewiglich. Und seine Liebe wird euch Kraft geben, so ihr sie benötigt. Amen.